das Fräulein sehnlich ihn ansah und seufzend zu dem Jüngling sprach: Herzlieb, wie sehe ich dich so selten? Sag mir doch, was muss ich entgelten? Oder ich höre zur Nacht dein Stimmen. Zum Fenster darf ich nicht aussehen. Fürcht auch, dem möchte etwas geschehen. Gesetze, denen du gehorchen musst. Es wird immer dunkler. Gibt es dich überhaupt? Bist du vielleicht nur eine Einbildung gewesen? Von Anfang an? Ich hätte weggehen sollen. Von allen. Von allem. In die Tiefe. Melde dich bitte. Oder sag, dass es dich nie gegeben hat. Dein Bitterlieb. Bitterlieb. Hörspiel von Bernhard Pfletschinger. Regie Christoph Pragua. Tut mir leid, Henry, dass es so spät geworden ist. Wie geht's denn, Robby? Schlecht. Ist ein heftiger Schub diesmal. Die Lähmung im Nackenbereich wird stärker. Ihr habt ja einen Nudelsalat gemacht. Ich sehe schon, danke. Sandra, wir können ihn nicht mehr alleine lassen. Also doch, Klinik. Ich habe noch eine Adresse von einem MS-Guru. Was ist denn das? Diktiergerät? Na, das sehe ich. Einer deiner verstaubten Fälle? Mhm. Worum geht's? Tja. Sandra, grüne, müde Augen, Sommersprossen, zerzauste blonde Haare, war schon immer noch neugieriger als mein Bruder Robby, wenn ich mit einem neuen, alten Fall kam und eigentlich nicht darüber reden durfte. Es geht um die Gegenwart der Vergangenheit oder die vergangene Gegenwart. Wie hättest du es denn gern? Komm, erzähl mir den Fall. Ich esse deinen Salat. Cialio. Ja, Knoblauch ist drin. Danke. Es fing an mit einem Anruf der Staatsanwältin. Entschuldigen Sie, ich muss gleich rüber ins Gericht. Oberstaatsanwältin Karin Herrengras. Ich schicke Ihnen eine junge Frau rüber, Stefanie Brockhaus. Hm. Haben Sie noch den Fall Karl-Heinz Falkenberg auf dem Schirm? Sehr frisch. Was mir Frau Brockhaus erzählt hat, das... hören Sie sich selbst an. Da ist eine merkwürdige Geschichte mit der Tochter von Falkenberg. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass er seine Ehefrau erschlagen hat. Motiv möglicherweise... Die junge Frau erscheint mir sehr glaubwürdig. Übrigens sehr attraktiv. Hm. Ich hoffe, Sie werden nicht wieder rückfällig. Ich werde einfach nur noch an Sie denken, dann passiert garantiert nichts. Charmant, charmant, Forelle. Morgen 14 Uhr in meinem Büro. Und du hast damals in dem Fall ermittelt, bevor sie dich aus der Mordkommission rauswarfen? Ja. Aber dieser Falkenberg hat nie geredet. Wir kennen bis heute sein Tatmotiv nicht. Weshalb er seine Frau totgeschlagen hat, ein Jahr nach seiner Pensionierung. Einfach so. Ich wusste es. Robby riecht deine Fälle früher als ich den Knoblauch im Salat. Gehen wir zum Rüber? Okay. Das ist sowieso die beste Medizin für ihn. Und Rotwein. Und das Interferon? Noch komm, Sandra. Nur ein Glas. Mein kleiner Bruder, so dünn, so starr und so gelähmt unter seiner Bettdecke. Diese scheiß Multiple Sklerose macht ihn auch noch so schnell alt. Komm, Joy. Besuchszeit ist vorbei. Die ganze Zeit höre ich diese Stimme. Verzerrt, blechern, dünn, wie aus einem... Diktiergerät vielleicht? So eins wie das hier? Oh, komm her, ein Glas haben wir dir genehmigt. Oh, ein neuer Fang? Barolo, wieso hast du mir nichts erzählt? Ach, weil ich verdammt noch mal genug Mühe hatte, dich vom Rollstuhl ins Bett zu kriegen. Fang schon an, Henry. Also, diese Aufnahme stammt von 1984. Die junge Frau, die ihr hört, ist zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt. Mit wem redet sie? Ihrem Geliebten. Der sie verlassen will. Es lebe die weibliche Intuition. Und danach bringt sie ihn um? Knapp daneben. Sie ertrinkt. In einem Baggersee. Beim Tauchen. Sommer 85. So jung? Wie hieß sie? Felicitas. Felicitas. Felicitas Falkenberg. Lass endlich das Band laufen, Henry. Wieder keine Nachricht von dir. Es ist nicht die Zeit, die vergeht. Es sind wir, die vergehen. Die eigentliche Tragödie ist nicht, dass wir sterben müssen, sondern dass wir irgendwann aufhören zu lieben, sagt Oscar Wilde. Sie ertrinkt 1985. Dass wir sogar energisch vernichten, was wir lieben. Ihr Vater erschlägt 2003 seine Frau. Das ist unsere Tragödie. Ihre Mutter. Unsere Schuld. Ach du Scheiße. Sie ist juristisch nicht fassbar. Niemand kann verurteilt werden, weil er aufhört zu lieben. Verurteilt ist der, der nicht mehr geliebt wird. Er hat 8 Jahre wegen Totschlag bekommen. Kommt bald vorzeitig raus. Lass das Ding weiterlaufen. Du hast nicht nur aufgehört, mich zu lieben. Du liebst nicht einmal mehr dich selbst. Komm zurück. Komm zu uns zurück. Du wirst geliebt. Okay, Henry, du kannst eine rauchen, aber am Fenster. Okay. Erzähl. Der Fall Karl-Heinz Falkenberg. Es ist noch dunkel. Es hat die ganze Nacht durchgeschneit. Um 7 Uhr geht Karl-Heinz Falkenberg mit dem Schneeschieber vors Haus und beginnt den Weg zu räumen. Er ist angezogen, trägt Anorak, Schal und eine Wollmütze. Seine Frau kommt aus dem Haus. Über ihren Morgenmantel hat sie eine Jacke geworfen. Es hat wahrscheinlich... Wenn wir bei den Beweisstücken heute DNA-Spuren entdecken, dann warum starren Sie mich so an? Wenn mein Vater ein Mörder war, ich meine, er ist tot. Jetzt mal langsam, Stephanie, ganz langsam. Setzen Sie sich erstmal. Und Sie erzählen mir alles von Anfang an. Einverstanden? Was in dieser Schachtel? Ein Teil der Hinterlassenschaft meines Vaters. Er ist vor einem Monat gestorben. Briefe, Minikassetten, Zeitungsausschnitte. Ich habe nur ein paar Briefe gelesen, 2, 3 der Kassetten angehört. Wer war Ihr Vater? Thomas Brockhaus war WDR-Redakteur. Vor 6 Jahren ist meine Mutter an Krebs gestorben. Er hat sich danach regelrecht totgesoffen. Den Schuhkarton da, den habe ich im Keller des Hauses gefunden, in dem er die letzten 2 Jahre gelebt hat. Darf ich da mal reinschauen? Ja. Briefe. Liebesbriefe? Ja. Liebesbriefe einer Frau an meinen Vater. Eine sehr junge Frau. Die Poststempel auf den Briefmarken sind alle vom Anfang der 80er. Die Briefe und die Kassetten sind manchmal sehr intim. Die Briefe ab einem bestimmten Zeitpunkt mit Dein Bitterlieb unterschrieben. Poststempel immer Bernheim. Vorher kein Name, kein Absender. Damals war mein Vater schon verheiratet. Und ich kam in der Zeit als seine Tochter zur Welt. Wann war das? Juli 85. Sie wollen mir noch etwas sagen? Ja. Ich wollte wissen, herausfinden, mit wem mein Vater, als ich geboren wurde, ein Verhältnis hatte. Er war damals 35 Jahre alt. Er betrug meine Mutter und... Ganz ruhig, ganz ruhig. Sie haben herausgefunden, wer diese Frau ist, besser gewesen ist. Ja, habe ich. Felicitas Falkenberg. Mhm. Und wie haben Sie es herausgefunden? Die Zeitungsartikel stammen aus dem Bernheimer Anzeiger. Alle waren mit dem Kürzel FF gezeichnet. Die Zeitung hat inzwischen zweimal den Besitzer gewechselt. Aber ich habe die damalige Chefsekretärin gefunden, die noch wusste, was das Kürzel FF zu bedeuten hatte. Felicitas Falkenberg. Ich glaube, diese alte Dame weiß noch mehr. Sie heißt Henriette Lavendel, lebt jetzt in Köln. Sie erinnerte sich sofort an... Ja, ich hatte kurz mit dem Fall zu tun. Felicitas Falkenberg, Volontärin beim Bernheimer Anzeiger, Tochter des Stadtdirektors von Bernheim, Karl-Heinz Falkenberg. 1985 beim Tauchen im Rehlinger See verunglückt, ertrunken. Das hat mir Frau Lavendel auch erzählt. Aber sie glaubt das nicht. Was glaubt sie nicht? Dass es ein Unglück, ein Unfall war. Sie hatte Felicitas unter ihre Fittiche genommen und sie sagt, dass da was nicht, dass da gar nicht richtig ermittelt worden ist. Ja, reden Sie weiter. Mein Vater hätte damals mit diesen Briefen, mit diesen Kassetten zu Ihnen gehen müssen, als Felicitas tot war. Er hat es nicht getan. Er hat diesen Schuhkarton im Keller versteckt. Er hat Felicitas verlassen. Okay, ganz ruhig, Stefanie. Ich werde mir die Unterlagen in diesem Karton genau ansehen und anhören. Ja. Hassen Sie Ihren Vater? Ich habe ihn sehr geliebt. Und er mich auch. Was sind Sie von Beruf? Stylistin. Hä? Ich kümmere mich um das Outfit Ihrer Wohnung, Ihrer Kleidung, Ihrer Produkte, Ihres Auftretens. Ich gebe Ihnen allem einen unverwechselbaren Stil, der sich den anderen sofort einprägt. Aha. Aber ich befürchte, dass Sie damit... Ja? Herr Forelle... Felicitas Falkenberg ist umgebracht worden. Auch mit solchen Behauptungen sollten Sie vorsichtig sein. Sie war Sportlerin, das schreibt sie selbst. So jemand ertrinkt nicht einfach im Baggersee. Kreislauf, Kollaps, Herzversagen mit 25? Das glaube ich nicht. Ja, wir glauben nicht, wir ermitteln. Das Gutachten der Rechtsmedizin war eindeutig keine Gewalteinwirkung von außen, die den Tod herbeigeführt hätte. Eindeutig. Als... professionelle Stylistin haben Sie doch bestimmt eine professionelle Visitenkarte. Danke. Hier ist meine Karte. Meine private Handynummer schreibe ich Ihnen auf die Rückseite. Sie können mich jederzeit anrufen. Wieso hat man ihr diesen Namen gegeben? Felicitas. Das heißt doch die Glückliche. Ja, Felicitas war die römische Göttin der Glückseligkeit, aber auch eine Christin, die mit all ihren Söhnen den Märtyrertod starb, hieß Felicitas. Ich bring sie mal raus, damit sie sich nicht wieder verirren, ja? Ja. Stefanie Brockhaus verschwindet Richtung Fahrstuhl und ich frage mich, weshalb sie ihren geliebten toten Vater so schrecklicher Dinge verdächtigt. Also noch einmal in die Akten, noch einmal den Unfalltod einer jungen Frau vor 25 Jahren überprüfen, ihre Briefe lesen, ihre Kassetten abhören. Borelle. Oberstaatsanwältin Herrengras Bericht erstatten. Borelle. Ach, da sind Sie. Ziemlich konspirativ, was? Museum Ludwig, russische Avantgarde, reden wir über Kunst? Ich habe strikte Anweisungen, den Fall Falkenberg nicht wieder aufzumachen. Von ganz oben. Naja, komisch. Wieso? Mein Vizepräsident hat sich komplett alle Akten kommen lassen. Auch die vom Unfalltod von Felicitas Falkenberg. Der zuständige Richter lässt mich vielleicht noch machen, aber nicht mehr lange. Was haben Sie denn rausgefunden? Gut, Sonntag, 2. Juni 1985, Notruf in der Bernheimer Polizeidienststelle. Kennen Sie den Rehlinger See? Nein. Ein gefluteter, renaturierter Tagebau bei Bernheim. Ein gewisser Bruno Nellinger meldet den Fund einer Wasserleiche. Wie üblich, unser KKL wird informiert. Zeuge Nellinger erklärt, er habe im Auftrag der Familie Falkenberg deren vermisste Tochter gesucht. Er wusste, dass sie jeden Morgen im See tauchte, bis zur tiefsten Stelle, wo sich eine Lore befand. Eine Lore? Ja, wenn ein Tagebau geflutet wird, bleiben Sachen, die man nicht mehr brauchen kann, schon mal unten. Für Spotterer ist das prima zum Orientieren. Unter der Lore hat er sie gefunden, hat sie herausgezogen und an Land gebracht. Aus den Wiederbelebungsversuchen des Nellinger erklären sich die Rechtsmediziner Rippen- und Schlüsselbeinbrüche der Verstorbenen. Und was wollen Sie jetzt von mir? Ja, einen richterlichen Beschluss zur Exhumierung und neuen Obduktion der Leiche von Felicitas Falkenberg. Unmöglich. Und was tun Sie, wenn ich Ihnen im Fall Felicitas den Verdacht auf Totschlag oder sogar Mord aufgrund neuer Indizien begründen kann? Oder ich höre zur Nacht deine Stimmen. Zum Fenster darf ich nicht aussehen. Fürchte auch, dir möchte etwas geschehen. Eine Milliarde Stechmücken. Lebensgefährliche Dieselabgase von diesen blöden Kellen. Heerscharen von Ameisen. Mir reicht's jetzt. Ihr habt damals beschissen ermittelt, Henry. Robby, wir haben versucht herauszufinden, wieso Falkenberg seine Frau erschlagen hat. Hallo, hört mir mal einer zu? Da kommst du doch nicht auf die Idee, dass irgendwas nicht stimmt mit der Tochter, die 18 Jahre vorher unglücklicherweise ertrunken ist. Ich packe jetzt alles ein und wir fahren nach Hause. Der alte Falkenberg war nicht nur Stadtdirektor von Bernheim. Er saß auch im Beirat der Rheinkohle AG. Wenn in Familien wie den Falkenbergs mal was schief lief, aufgedeckte Schmiergeldzahlung oder illegale Parteienfinanzierung, Abzocke beim Staat, kiffende Schwiegersöhne oder Selbstmorde, da bist du an die nicht rangekommen. Die Rheinkohle AG war und ist der größte Arbeitgeber im Land. Gegen die kannst du nicht anstinken. Das kann dich Kopf und Kragen kosten. Ja, was wir über Felicitas wissen, sie lief jeden Morgen um 6:03 Uhr vom Haus ihrer Eltern zum Rehlinger See, schwamm und tauchte, rannte die 3 Kilometer zurück. Und Punkt 8 Uhr stand sie taufrisch in der Redaktion des Bernheimer Anzeigers oder vor ihren Eltern. Aber nicht so am Sonntag, den 2. Juni 1985. Wer hat sie gefunden? Ein Bruno Nellinger. War wohl auch ihr sportlicher Betreuer. Bruno Nellinger, Bernheim. Da war was, warte mal. Bei der Spendenaffäre. Warte, Nellinger Bau und Beton. Wer ist das? Die Nummer 1. So was wie 10 Millionen Umsatz im Jahr. Für ein Nest wie Bernheim ein ziemlicher Hecht. Den hatten wir im Visier. Hat mit einem Sonnenstudio angefangen. Dann ein Bauunternehmen aus dem Nichts. Ein Auftrag nach dem anderen. Raketenartiger Aufstieg. Dann sitzt er irgendwann auch noch im Landtag. Wenn das dieser Bruno Nellinger war, der Felicitas damals gefunden hat. Genau der war es. Geboren 1940 in Bernheim, Abitur 59, meldet sich freiwillig zu den Kampfschwimmern der Bundeswehr. Die Kampfschwimmer. Die waren und die sind top secret. Du warst ja nicht beim Bund, aber ich. Die waren schon immer eine Sondereinheit. Ziemlich elitärer Haufen. Henry, wer war denn dieser Lover von Felicitas Falkenberg? Der Vater dieser Stephanie? Thomas Brockhaus, WDR-Redakteur. Brockhaus... Ich kannte einen Brockhaus. Wen kennst du eigentlich nicht? Thomas. Ja klar. Der war freier Mitarbeiter. Er wurde damals Vater. Ein Mädchen. Das muss diese Stephanie sein. Habt ihr damals was zusammen gemacht? Aktuelle Regionalberichte. Auch das, die Rheinkohle AG wollte mit allen Mitteln den Braunkohletagebau ausweiten. Obwohl es damals schon klar war, dass das ökologisch eine Katastrophe ist, dass Dörfer weggebaggert werden mussten. Grundwasser wurde in rauen Mengen abgepumpt. Die Kölner mussten Rheinuferfiltrat saufen. Aber Robby, die Leute im Braunkohlegebiet wurden doch entschädigt. Die Gemeinden zerfielen in dem Augenblick, als bekannt wurde, dass sie weg sollten. Samt Friedhof und Kirche. Da waren einige dagegen. Und andere versuchten, so viel wie möglich herauszuholen. Lasst uns jetzt endlich gehen. Ich habe mich damals immer gewundert, wie viel Information Thomas hatte. Der alte Falkenberg gehörte zum inneren Kreis der Braunkohlemafia. The party is over. Basta a casa. Diese Felicitas, seine Tochter. Irgendwie ist sie wohl an die Geheimfächer ihres Vaters rangekommen. Sonst hätte Thomas damals nicht so viel gewusst. Nie wieder Picknick am Rheinufer. Ich schlafe wieder mal in der Besenkammer der Wohnung von Sandra und Robby. Und ich schlafe schlecht. Wieso ist 1985 niemand auf die Idee gekommen, den Zeugen Bruno Nellinger genauer unter die Lupe zu nehmen? Der Freund der Familie Falkenberg, Trainer der sportbegeisterten Felicitas, findet sie angeblich bewusstlos oder schon tot. Eingeklemmt unter einer verrosteten Lore, bringt sie nach oben an die Wasseroberfläche, bringt sie an Land, presst ihren Brustkorb derart stark zusammen, dass 2 Rippen und ein Schlüsselbein brechen, vergeblich. Ja. Forelle, Frau Herrengras, ist Felicitas schon obduziert worden? Das aktuelle Gutachten sagt, sie war schwanger, im 3. Monat. Wie bitte? Davon steht nichts im Obduktionsbericht von 1985. Verstehe. Wir lassen die DNA des verstorbenen Thomas Brockhaus mit der des Fötus abgleichen. Nach 25 Jahren unter der Erde, also. Das dauert. Übrigens, ich bekomme jetzt mächtig Druck. Sogar aus dem Ministerium. Sie könnten doch bei unserem Vize ein Wort dafür einlegen, dass ich den Fall Henry, einfach... Man hat mir im Präsidium gesagt, dass Sie aus fürsorglichen Gründen in keiner Mordkommission mehr eingesetzt werden. Geschweige denn jemals noch eine leiten werden. Karin. Ja? Halten Sie einfach ein, zwei Monate Ihre Hand über mich. Ihnen fällt bestimmt etwas juristisch Geniales ein. Vorsicht. Irgendetwas stimmt mit diesem Bruno Nellinger nicht. Vorsicht, Forelle. Er ist nicht nur ein Bauunternehmer. Ein ziemlich großer übrigens. Ich weiß, er sitzt doch im Landtag. Ja, sein Büroleiter hat mich angerufen. Ein gewisser Dirk Schlenker. Sehr sympathischer Zeitgenosse. Haben Sie heute schon die Hauspost bekommen? In einem braunen Umschlag der Hauspost ist ein USB-Stick. Sonst nichts. In der Kantine setzt sich Karl Lemperts zu mir. Er steht kurz vor der Pensionierung. Den Fall Felicitas Falkenberg hatte er bearbeitet, fiel aber wegen Krankheit aus und ich schloss den Fall ab. Reine Routine. Lemperts redet und kaut gleichzeitig. Er sagt mir mehr oder weniger durch die Nudel, ich solle die Finger von der Leichensache Felicitas Falkenberg lassen. Man haut doch nicht nachträglich Kollegen in die Pfanne, die sauber ermittelt haben. Stefanie, nehmen wir mal an, Sie verlieben sich in einen älteren, verheirateten Mann. Schon passiert. Sie fangen eine Beziehung mit ihm an und werden schwanger. Wieso? Ja, nun, das liegt ja wohl in der Natur der Sache. Nein. Dieser Mann aber wird gerade Vater. Ich meine, seine Ehefrau ist auch schwanger und er... Nein, anders. Wie würden Sie sich verhalten? Zuerst einmal wäre ich nicht schwanger geworden. Ihre Natur der Sache kann man ja auch ein bisschen beeinflussen. Schon mal von der kleinen Pille oder lustigen bunten Kondomen gehört, Herr Forelle? Ja. Nehmen wir aber einmal an, Sie sind derart in diesen Mann verliebt, dass Sie die Pille absetzen, ohne es ihm zu sagen. Dass Sie glauben, wenn Sie von diesem Mann ein Kind erwarten, könnten Sie ihn vielleicht überzeugen, seine Frau zu verlassen. Sie meinen ihn zwingen? Oder erpressen? Ja. Felicitas war schwanger im dritten Monat. Sie haben mich angelogen, Stefanie. Ach ja? Sie haben behauptet, nur ein paar Briefe gelesen und ein paar Kassetten von Felicitas angehört zu haben. Sie haben aber alles gelesen und alles angehört. Sie wussten, dass sie schwanger war. Und wo steht das? In den letzten Briefen und Kassetten redet sie unentwegt davon. Indirekt. Sie sagt und schreibt, komm zu uns zurück. Zu uns, zu uns. Sie war schwanger. Eindeutig. Mein Vater muss ihr irgendwas geschrieben haben. Irgendwas Mörderisches. Ja, ihr Vater hat sich von Felicitas getrennt. Das ist noch kein Mord. Er hat sie umgebracht. Was halten Sie zurück? Was? Das da. Ich heul jedes Mal, wenn ich das lese. Kann ich jetzt gehen? Sicher. Wohin? Weg. Weit weg. Gerne hätte ich die Poesie mittelalterlicher Liebesgedichte erforscht. Mit großer Lust hätte ich dem Mann, der nur mich liebt, Kinder geboren. Zu Fleisch gewordenes Glück. Mit großer Freude hätte ich dem Leben alles zurückgegeben, was es mir geschenkt hat. Mit Sicherheit wäre ich dann sogar glücklich gestorben. Nun hast du mir dieses Gedicht geschickt, das mir die Luft nimmt. Wenn ich hinuntertauche in die Schwärze, die man mir mitgegeben hat. Ich kann nicht wieder zurück an die Oberfläche, ans Licht. Weshalb hast du uns das angetan? Dein Bitterlieb. Zahlen bitte. Du hast angerufen? Ja, Robby verweigert die Behandlung. Wir fahren nach Hause zurück. Gib mir Robby, Sandra. Und du kümmerst dich einen Dreck um ihn. Du unterstützt mich nie. Alles bleibt an mir hängen. Und Sandra, kapier's doch endlich. Sie können diese verdammte MS nicht heilen. Robby? Hey, Bruderherz. Pass auf, sie liebt dich. Ich liebe dich. Aber bleib in Gottes Namen stur. Was hast du über Nellinger rausgefunden? Spezialeinheit, Kampfschwimmer der Bundeswehr. Hab alles. Ausbildung, Ausrüstung, Waffen... 1958 aufgestellt, 1964 selbstständige Kompanien, Vorläufer des Kommandos Spezialkräfte, KSK, können alles, Dürfen alles von Ihnen wissen, darf man nicht. Nellinger quittiert 1978 den Dienst, kehrt nach Bernheim zurück, eröffnet ein Sonnenstudio, wird im Affentempo Bauunternehmer, Landtagsabgeordneter, von Falkenberg protegiert. Tja, so läuft das. Sandra hat mich die ganze Zeit gelöchert wegen diesem Bitterlieb, mit dem Felicitas irgendwann ihre Briefe unterschrieben hat. Amore amaro, Bitterlieb. Wie kommt sie darauf? Woher hatte sie das? Ich hab's im Internet gefunden. Es ist ein Gedicht aus dem Mittelalter. Ein Liebesgedicht, ziemlich grausam. Von Hans Sachs. Von wem? Hans Sachs, Meistersinger von Nürnberg. Und was sagt uns das, Robby? Thomas Brockhaus, mein alter Kumpel aus WDR-Zeiten, wollte über Hans Sachs promovieren. Großer deutscher Dichter, Nürnberg, 16. Jahrhundert. Thomas konnte stundenlang Hans Sachs Gedichte aufsagen. Die Promotion hat er natürlich nicht geschafft. Ich verwette meinen Arsch, dass er Felicitas das Gedicht Bitterlieb geschickt hat. Einfach so, kommentarlos. Das Fräulein sehnlich ihn ansah und seufzend zu dem Jüngling sprach: Herzlieb, wie sieh ich dich so selten? Sag mir doch, was muss ich entgelten? Henry, ich sag dir ein paar Sachen über Bernheim. Aber wenn du mich schleppst vor Gericht, ich stech dich Hals durch. Nedim, was willst du mir groß über Bernheim erzählen? Du bist hier geboren, du schaffst die Hauptschule nicht, jobst hier und da. Ich nehme an, du hast auch jede Menge gedealt. Und dann taucht plötzlich dieser Bruno Nellinger auf. Sonnenstudio El Dorado. Boss, Bruno. Bruno Nellinger, typisch Schwarzenegger. Ja, weiter. Zuerst kommen wir Jungen in Sonnenstudio. Ist aber so teuer. Dann die Frau von Hotel am Marktplatz. Dann die Frau von Notar. Dann die Frau von Stadtdirektor. Die zuerst. Frau Falkenberg. Ja, gut. Du hast Ahnung, Frau von Stadtdirektor. Dicker Boss, aber immer weg. Köln, Bonn, Paris, USA. Zahlt rein Kohle. Frauen bleiben zu Hause und sauer. Frau Falkenberg und Nellinger, große Love Story. Geht aber weiter. Wie weiter? Mehr Frauen kommen. Nellinger sagt, wir machen Väter. Frau Falkenberg sagt, prima. Was passiert? Quatschen uns an. Türke, junge Türke. Gut gebaut, gut trainiert. Ich, warte mal, 17? Ja, 17 war ich. 100 Deutsche Mark die Nacht. Und Sonnenbank kostenlos. Mann, Henry, das ist mehr als 30 Jahre her. Hast du auch Felicitas kennengelernt? Wen? Felicitas, die Tochter von Frau Falkenberg. Du meinst Feli, klar. Die war damals aber noch ein Hühnchen. Klein, 13 oder so. Sag mal, gibt's eigentlich Fotos von diesen Orgien? Das war nix Orgie. Ging meistens in Kabinen ab. Was krieg ich jetzt? Drei Hunis? Drei Affen. Drei Affen? Ach so, nix sehen, nix hören, nix sagen. Aber was hast du denn gesehen in meiner Bude oder gehört? Okay, Henry. Und nix Ärger. Oder ich stech dich Hals durch. Ja, soweit waren wir schon. Bleib sauber, Nedim. Hi. Sandra ist schon im Bett. Sie ist stinksauer. Kippst du mich nachher in die Falle? Klar, mach ich. Hör mal, ist schon nach Mitternacht, Bruder. Das Sonnenstudio El Dorado. Das erklärt Nellingers Aufstieg zum Baulöwen. Er erpresst Falkenberg mit Fotos seiner bumsenden Frau. Über Falkenberg liefen die Schmiergelder der Rheinkohle an Kommunal- und Landespolitiker. Kölner Klüngel im Kleinstadtformat. Du solltest dir endlich die ehemalige Chefsekretärin des Bernheimer Anzeigers vorknöpfen. Warte. Hier. Henriette Lavendel mit W. Die scheint eine Menge zu wissen. Nicht nur über Felicitas. Jo. Das hat mir schon Stefanie Brockhaus erzählt. Aber ich nehme mir morgen zuerst mal den alten Falkenberg vor. Die haben das durchgezogen damals. Der neue Tagebau wurde genehmigt und umgesetzt. Millionen wurden umgesetzt, aus den Taschen der Steuerzahler in ihre. Was soll das, Dick? Was ist da drauf? Sie hat mir tatsächlich die Aufzeichnung des Telefonats mit dem Büroleiter von Nellinger geschickt. Steck ihn einfach mal rein in dein Superhirn. Oberstaatsanwältin Herrengras riskiert Kopf und Kragen, Karriere, Job und Rente. Für wen? Für mich? Für den Triumph der Gerechtigkeit? Oder für Felicitas Falkenberg? Aber Frau Oberstaatsanwältin Herrengras, ich bitte Sie. Die Landtagswahl steht bevor und natürlich buddelt man da in der Vergangenheit des politischen Gegners. Das ist doch klar. Das tun wir doch auch. Aha. Aber ohne dafür die Justiz zu missbrauchen. Ich bitte Sie, das ist... Was Sie mir da unterstellen, Herr Schenker. Schlenker, ich unterstelle doch nicht. Dieser Dirk Schlenker ist wirklich ein höchst sympathischer Zeitgenosse. Ich sage doch nur, dass mein Chef, der Herr Landtagsabgeordnete Nellinger, im Fall der armen Felicitas Falkenberg sich geradezu vorbildlich verhalten hat. Und dies hat auch der Herr Justizminister nach Einsicht der Akten in vollem Umfang bestätigt. Ich weiß. Nellinger und der Justizminister gehören derselben Partei an. Und dieser verunglückten jungen Frau ohne Wissen ihrer Angehörigen exhumieren. Das ist doch unerhört. Ich bitte Sie, das ist doch wirklich... Henry, du und deine Staatsanwältin, ihr steckt bis zum Hals in der Scheiße. Hm, aber der Kopf ist noch frei. Hallo. Hallo, Forelle. Lassen Sie die Uhr ruhig weiterlaufen. Kein Problem, ich warte. Also? Wir haben nur noch eine Chance. Falkenberg muss reden, sofort. Wir können ihn vorzeitig entlassen wegen guter Führung, aber dafür muss er reden. Übernehmen Sie das? Ja. Ich habe den ganzen Fall nochmal durchgelesen. Ich glaube, ich habe verstanden, warum er schweigt. Und? Weil er etwas verschweigen muss. Warum? Etwas Schlimmes für ihn, Unerträgliches. Heiß. Etwas, was seinen Namen, seine Familie immer alles noch schrecklicher erscheinen lässt. Sehr heiß. Schluss mit diesen Kindereien. Henry, verhören Sie ihn alleine und geben mir dann das Protokoll. Ich glaube, wenn einer kommt, der ihm etwas anbietet, dann wird er reden. Und was meinen Sie, wäre dieses etwas? Die Wahrheit, Forelle. Ich glaube, er wartet nur darauf, dass jemand kommt und das sagt, was er nicht sagen kann, darf oder will. Fahren Sie nach Rossendorf. Sie werden dort erwartet und ich gehe zu Fuß nach Hause. Mein Kompliment, Frau Oberstaatsanwältin. Wofür? JVA Ossendorf, Rochusstraße. Soll ich warten oder dauert ein bisschen länger? Ein paar Monate? Soll ich lachen oder halten Sie den Mund? Wird gemacht, Chef. Bin ich ruhig. Etwas merkwürdig ist das schon, Herr Hauptkommissar. Was ist merkwürdig? Herr Falkenberg empfängt eigentlich fast nie Besucher und heute sind Sie schon der Zweite. So, wer war denn Vormittag? Sein Anwalt? Nee, das war heute Vormittag der Abgeordnete. Der kommt manchmal, der Herr Nellinger. Hat Nellinger Felicitas umgebracht? Weshalb? Zwei Gutachter sagen nein. Weshalb setzt Nellinger Himmel und Hölle in Bewegung, damit wir den Fall Felicitas Falkenberg nicht wieder aufrollen? Weil die ganze Geschichte seines Aufstiegs ans Licht käme. Strafrechtlich können wir ihm nicht mehr an den Kragen gehen, aber er wäre politisch tot. Nellinger ist nicht das Problem. Nellinger kennt die wahre Geschichte gar nicht. Kommissar Forelle. Die kennt nur einer. Falkenberg. Hauptkommissar Forelle, ich habe nichts zu sagen. Ich weiß, ich weiß. Aber vielleicht hören Sie mir einfach nur zu. Anfang der 60er Jahre haben Sie als junger Verwaltungsjurist in der Stadtverwaltung von Köln eine steile Karriere gemacht. Höhepunkt: Ihre Geburtsstadt Bernheim beruft Sie in das Amt des Stadtdirektors. Ein neuer Braunkohletagebau soll damals auf dem Stadtgebiet erschlossen werden. Es geht um sehr viel Geld, Ausgleichszahlungen, Entschädigungen. Der Stadtrat muss zustimmen, dass einige eingemeindete Dörfer weggebaggert werden. Und die Rheinkohle AG findet in Ihnen einen zuverlässigen Partner. Man dient immer zwei Herren, Herr Hauptkommissar. Dem Staat und der Wirtschaft. Weil es den einen ohne den anderen nicht gibt. 1960 wird Ihre Tochter Felicitas geboren. Sie wussten, dass Ihre Frau vor ihrer Heirat eine Affäre hatte mit einem etwas jüngeren Mann, Bruno Nellinger, Leutnant der Bundeswehr. Sie heben die Hand, wenn ich etwas Unrichtiges sage. Ja. Dann quittiert Nellinger seinen Bundeswehrdienst, kommt nach Bernheim zurück und eröffnet das Sonnenstudio Eldorado. Bald gehört Ihre Frau zu den Stammgästen. Was hat er Ihnen geschickt? Kompromittierende Fotos, Filme? Ich habe alles sofort vernichtet. Sie sind von Nellinger erpresst worden, Herr Falkenberg. Mit den Fotos aus dem Eldorado. Sind Sie müde? Sollen wir abbrechen? Eine alte Angewohnheit. Ich höre mit geschlossenen Augen besser. Fahren Sie fort. 1979 beginnt Ihre Tochter Felicitas nach dem Abitur ein Volontariat beim Bernheimer Anzeiger. Felicitas will Journalistin werden, was aber weder sie noch ihre Frau gerne sehen. Überhaupt entwickelt ihre Tochter nun ja Vorstellungen, die sie... Die wir nicht unbedingt teilten. Ja. Der Konflikt spitzt sich zu, als Felicitas über sie, ihren eigenen Vater und ihre Verbindungen zur Rheinkohle AG zu recherchieren beginnt und sie auch noch für den Betreiber des Sonnenstudios El Dorado interessiert, der über Nacht zum führenden Bauunternehmer Bernheims aufgestiegen ist, Bruno Nellinger. Das schien zuerst über das gemeinsame sportliche Interesse der beiden zu laufen. Herr Nellinger ist ein ausgebildeter Kampfsportler und meine Tochter hat auch gute Eigenschaften, nämlich die Begeisterung für Extremsport. Aha. Weiter. 1982. Felicitas Artikel im Bernheimer Anzeiger gegen den neuen Braunkohletagebau werden immer kritischer. 1983 findet ein Treffen ehemaliger Volontäre in der Zeitung statt und Felicitas verliebt sich in einen WDR-Journalisten aus Köln, wesentlich älter als sie. Wussten Sie damals, wer das war? Nein, sie hat es uns nie gesagt. Im Frühjahr 1984 hat Felicitas vor, nach Köln zu ziehen. Aber es geschieht etwas für sie Unvorhersehbares. Ihr Freund, der WDR-Mitarbeiter Thomas Brockhaus, übrigens ein verheirateter Mann, bricht abrupt die Beziehung zu ihr ab. Da wusste Felicitas allerdings schon, dass sie schwanger ist. Wussten Sie das? Woher wollen Sie das wissen? Wir haben die Leiche ihrer Tochter exhumieren lassen. Sie war im dritten Monat schwanger. Herr Falkenberg, warum schweigen Sie? Haben Sie vielleicht Angst? Vor Nellinger? Hat er Sie heute Morgen bedroht? Sie haben Ihre Tochter verloren, Ihre Frau getötet und Sie schweigen? Nellinger hat Angst. Ja, er hat mich bedroht. Ja, aber wie denn? Alles ist verjährt. Die Erpressung, die Korruption, die illegale Vergabe von Bauaufträgen. Er weiß, wer meine Tochter in den Selbstmord getrieben hat. Wer? Meine Frau und ich. Pardon. Ja, hallo, was? Herr Kollege, wir haben eine Leichensache. Herr Dr. Falkenberg, entschuldigen Sie bitte, ein dringender Notfall. Ja. Herr Forelle, bitte kommen Sie. Schnell, bitte. Stefanie, ganz ruhig, wo sind Sie? Bei Frau Lavendel. Sie ist tot. Adresse, Stefanie, die Adresse. Mutterstraße 18. Ich komme schnell. Wahrscheinlich ist ein Einsatzwagen vor mir da, aber ich komme. Ja. Hey, Sie, kein Besucher mehr zu Falkenberg vorlassen, ja? Überwacht ihn rund um die Uhr. Achtung, Bereitschaft, Haupttor. Ich brauche einen Wagen. Bereitschaft, Haupttor. In der Mozartstraße fällt mir Stefanie völlig aufgelöst in die Arme. Die kleine alte Frau Lavendel liegt in einer Blutlache neben dem Couchtisch. Henriette Lavendel, ehemals Chefsekretärin des Bernheimer Anzeigers und mütterliche Freundin von Felicitas. Die Wunde an ihrem Hals ist fürchterlich. Keine Kugel, höchstens ein Dumm-Dumm-Geschoss aus nächster Nähe kann solche Verletzungen hervorrufen. Wir finden ihr Notizbuch. Mit heutigem Datum 16 Uhr in kleiner, akkurater Schrift Nellinger. 19 Uhr Stefanie. Hausbewohner werden verhört. Einer hat einen schwarzen Land Rover im Halteverbot vor dem Hauseingang gesehen. Sieht nach der Unterwasserpistole HKP-11 aus, Henry. Das war eine Spezialwaffe der Kampfschwimmer mit Pfeilmunition. Durchschlägt glatt Karosserien oder Autofenster. Kann dir den Kopf abreißen. Arnold für alle Personenfahndung. Henry, passt auf. Ja, ja. Gesucht wegen Mordes ist Bruno Nellinger. Nellinger läuft jetzt amok. Irgendjemand muss ihm gesteckt haben, dass Falkenberg redet. 40 in Bernheim, NRW. Pass gut auf dich auf, Bruder Herr. Neue Suchte ist vermutlich unterwegs mit einem schwarzen Land Rover. Amtliches Kennzeichen, Gavi Köln, Richard Emil 762. Nellinger ist 1,88 groß, schlank. Ich nahm Stefanie nach dem Verhör im Präsidium mit zu Robby und Sandra. Ohne ein Wort brachte Sandra das völlig erschöpfte Mädchen in ihr Schlafzimmer. Achtung, auf Eigensicherung achten. Täter ist ausgebildeter Kampfschwimmer und vermutlich bewaffnet. Sie können Falkenberg gleich nach Hause fahren, Forell. Passen Sie gut auf ihn auf. Nellinger ist noch nicht gefasst. Sie beide bekommen für 24 Stunden Personenschutz. Reden Sie weiter mit Falkenberg. Holen Sie alles aus ihm raus. Aber Vorsicht, Herr Krenn. Vorsicht. Und ist das wahr? Dass in der süßen Lieb verborgen liegt so viel Unglücks und Sorgen. Klag, Eifersucht und Klafferei, Sehnen und Trauren mancherlei. Ich geschweig des letzten Abscheiden, so will die Bitterlieb ich meiden. Im Innenhof der JVA stand Karl-Heinz Falkenberg, ein kleiner, alter, schmächtiger Mann im Neonlicht der Scheinwerfer, unendlich allein. Auf der Fahrt nach Bernheim brachte ich ihn auf den neuesten Stand. Er hörte wortlos zu. Also, Bruno Nellinger hat Henriette Lavendel umgebracht. Ha, sie wusste sehr viel, dass er mich erpresst. Dass er mich mit meiner Frau betrogen hat. Warum haben Sie mit uns nie über Nellinger geredet? Er hat Felicitas nicht umgebracht. Hat sie gefunden auf dem Grund des Sees. Er hat versucht, sie wiederzubeleben. Sie hat sich selbst umgebracht, Herr Forelle. Das ist die Wahrheit. Ich habe dafür gesorgt, dass... Es durfte nicht sein, dass die Tochter eines Stadtdirektors Selbstmord begeht. Auch noch schwanger. Ab wann wussten Sie eigentlich, dass Ihre Tochter schwanger war? Meine Frau, Ihre Mutter hat es. Frauen entgeht nichts. Und so begann die Katastrophe. Wieso? Weil meine Frau darauf bestand, den Namen des Vaters zu erfahren. Und Felicitas diesen Namen um keinen Preis nennen wollte. Sie war furchtbar wütend. Ich weiß nicht, wie und von wem sie erfahren hat, dass meine Frau mit Bruno Nellinger ein Verhältnis hatte und mit ihm diese Sexpartys organisierte. Herr Forelle, hat die Obduktion der Leiche meiner Tochter auch ergeben, wer der Vater ihres Kindes war? Das konnte eindeutig festgestellt werden. Ein Mann namens Thomas Brockhaus, der selbst verheiratet war und dessen Frau auch ein Kind erwartete. Aber das wussten wir ja damals nicht. Felicitas sagte ihrer Mutter, vielleicht um sie zu provozieren, vielleicht um Ruhe zu haben, um ihr irgendeinen Namen zu nennen. Sie sagte... Und wenn Bruno Nellinger der Vater meines Kindes wäre? Ich weiß nicht, was zwischen Mutter und Tochter danach passiert ist. Ich weiß nur, dass meine Frau darauf bestand, dass Felicitas das Kind abtreibt. Und als sich Felicitas weigerte, hat sie ihre Tochter verstoßen. Mich dazu gebracht, es ja gleich zu tun. Wir haben unser einziges Kind und unser einziges Enkelkind verstoßen. Wir haben beide umgebracht. Erst als wir dann diesen Brief gefunden haben, nach dem Tod von Felicitas, als wir ihr Zimmer ausräumten, den Brief von Thomas Brockhaus. Der aber gar kein Brief war, sondern ein Gedicht. Sonst nichts. Ein Gedicht von Hans Sachs, Bitter lieb. Ich kann es auswendig. Bitte. Ein Mann trennt sich von seiner Geliebten. Sie versteht überhaupt nicht, weshalb. Es ist die Familie des Mädchens, die bösartig und verlogen auf diese Beziehung reagiert. Die entscheidende Stelle ist, dass der Mann sich sagt, da dachte ich mir Und ist das wahr, dass in der süßen Lieb verborgen liegt, so viel Unglücks und Sorgen, Klag, Eifersucht und Klafferei, Sehnen und Trauern mancherlei, so will die bitter Lieb ich meiden. Eifersucht und Klafferei. So will die bitter Lieb ich meiden, verstehen Sie? Das macht es für eine 25-Jährige so verheerend, so vernichtend. Von einem Gedicht aus dem 16. Jahrhundert, geschrieben von einem der größten deutschen Dichter, so ins Mark getroffen zu werden. Und er hatte recht, dieser kluge Herr Brockhaus. Wir hätten diese Verbindung mit allen Mitteln verhindert, mit allen Mitteln. Da kommt ein Auto. Gehört das zu Ihnen? Nein, runter auf den Boden. Vor dem Haus liegt Bruno Nellinger auf dem Rücken unter der geöffneten Fahrertür seines Land Rover, neben seiner merkwürdigen Waffe, die wie ein Föhn aussieht. Er sieht sehr tot aus, dieser große, hagere Bruno Nellinger mit den kurzen weißen Haaren. Ich fahre mit Falkenberg in die Klinik. Die junge Notärztin versorgt die stark blutende Kopfwunde von Falkenberg, die er bei dem Anschlag erlitten hat. Herr Falkenberg, warum haben Sie Ihre Frau erschlagen? Sie hat geglaubt, was Felicitas vor Wut und Zorn ihr gesagt hat. Und wenn Bruno Nellinger der Vater ihres Kindes wäre. Und sie hat ihre eigene Tochter verstoßen. Wir haben uns deswegen die ganze Nacht gestritten. Wie an jedem heiligen Abend. Und am Weihnachtsmorgen, was ist da passiert? Sie hatte getrunken die ganze Nacht. Sie hat nach dem Tod von Felicitas, sie hat von da ab immer mehr getrunken. Sie schrie mich an. Was? Was hat sie geschrien? Dass Felicitas nicht meine Tochter ist. Sondern? Die von Bruno Nellinger. Er ist ihr Vater. Herr Falkenberg. Deswegen bestand sie auf Abtreibung, weil sie Felicitas geglaubt hat, dass die Tochter mit Nellinger ein Kind gezeugt hat, mit ihrem leiblichen Vater, ohne es zu wissen. Da habe ich geschaufelt. Nellinger hatte seine furchtbare Waffe auf die beiden Personenschützer gerichtet, die auf ihn zuliefen. Sie schossen sofort, klarer Fall von Notwehr. Falkenberg hat seine schwere Kopfverletzung knapp überlebt, vegetiert in einem Pflegeheim vor sich hin, in Leverkusen. Sandra Kurzi versorgt weiterhin meinen MS-kranken Bruder Robby. Karin Herrengras wird in der Presse wegen der Lösung des Falls Falkenberg gefeiert. Henry? Und es gibt einen Menschen, den ich trösten muss. Kann man mit Worten töten? Perfekt. Worte hinterlassen keine Schmauchspuren, keine DNA. Mein Vater hat Felicitas geliebt. Wen liebst du? Oh. Ich liebe alle Tiere des Kölner Zoos. Die können nicht mit Worten töten. Die brüllen aber ständig, Henry. Und stinken wie die Pest. Und sie töten ohne Worte. Was zum Teufel willst du in Vancouver? Leben, frei sein. Bist du da? Ohne Vergangenheit. Wieso hat mein Vater Felicitas dieses Gedicht von diesem verdammten Hans-Sachs geschickt? Weil es vielleicht die Wahrheit war. Felicitas, die Glücksbringerin, war eben auch eine Unglücksbringerin. Oh, mach das Licht aus. Ich bin todmüde. Er hat sie damit getötet. Sie ist abgetaucht, für immer. Mit ihrem Kind. Weißt du was, Henry? Sandra liebt dich immer noch, sie hat's mir gesagt. So lange seid ihr ein Paar gewesen. Wann, wieso hört man auf zu lieben? Warum? Henry? Henry? Na schön. Schlaf. Leb wohl. Dein Vitali. Bitterlieb. Hörspiel von Bernhard Pfletschinger. Es sprachen Hauptkommissar Henry Forelle, Thomas Anzenhofer, sein Bruder Robby, Peter Nottmeier, Sandra Kurzi, Claudia Mischke, Oberstaatsanwältin Karin Herrengras, Eva Garg, Stefanie Brockhaus, Camilla Rentschke, Nedim, Ozan Akhan, Stadtdirektor Karl-Heinz Falkenberg, Josef Quadflieg, sowie Vittorio Alfieri, Rolf Berg, Susanne Bredehöft, Wilfried Schmickler und Mareike Hein als Felicitas. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Sebastian Nohl, Regieassistenz Andreas Westphalen, Regie Christoph Pragua. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010.